Von leiser, ich geh mit der Waffe in die Bank und ich catch up. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Bitch, ich schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Alle Nutten wollen mit mir ficken, denn ich Cash hab. In dem Portemonnaie hab ich Visa, Master, Credit Cards. Glow up die Nero, Superheroes, Avengers. Ich flexe Bars, smoke weed, ich sippe lean. Ich pop mir Pills, ich bin am Start. Bin on fleek, die Nero Team. Ich count die Bills, ficken Sluts. Planen drum die Pussy, Wet Aquarium. Rari auf Bacardi rum, ich fahr dich um, denn du bist dumm. Ich bin schlau, sip Aquarius mit Marley. Now bin Radio und im TV, denn ich bin sweet so wie Kakao. Sagen alle Ficknoten, will dir ins Gesicht spucken. Du hast keinen YOLO-Swag, ich bin dieser YOLO-Mac. Ich fahr zum Liquor-Store und ich gette drunk Slime. Ich sippe absolut und du trinkst deinen Brandwein. Würdest gern bekannt sein, aber keiner kennt dich. Leute fragen, hast du Money-Hitter? Yes, I am rich. Ich bin fein, Bitch, und es geht immer weiter. Ich kauf mir Louis-Schuhe, deine sind von Leiser. Ich geh mit der Waffe in die Bank und ich cash up. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Wir sind Bad Boys und wir machen Schlampen drunk. Ich bin ein Hot Boy aufgrund meiner Hantelbank. Und ich poppe weiter Pills, cruise in Ferraris. Wir sind Stars, ich und meine Abis. Food von Abis, Bacardi für die Bitches und für mich eine Belvi Badel. Ich sipp den Wodka pur, denn ich lebe healthy Trottel. Früher Madel, heute bin ich dieser eine Gangster-Rapper. Repräsente für das Team und flieg in meinem Cancel-Sweater. Ich hab den Cancel-Swagger, ich hab den Benzo-Swagger. Früher fuhr ich Bentley, heute find ich meinen Lambo besser. Wir sind in der Hood, so wie Einwohner von Mumbai. Ich zieh meine Glock und deine Zeit ist um, bye. Ich bin fein, Bitch, und es geht immer weiter. Ich kauf mir Louis-Schuhe, deine sind von Leiser. Ich geh mit der Waffe in die Bank und ich cash up. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup. Schieße rein ins Face und du siehst aus wie Ketchup.